Aufgabe 18. Gleich meldet sich Frau Fischer von der Buki-Beratung. Beantworten Sie bitte die Fragen, die Frau Fischer stellt, und tragen Sie bitte Ihre Redebeiträge in die Leerzeilen ein. Sie haben dafür 20 Sekunden Zeit. Sie hören dann ein Muster für Ihren Redebeitrag. Danach geht das Gespräch weiter. Beantworten Sie auch die weiteren Fragen. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Beratung und Qualifizierung Buki. Fischer, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Fischer. Hier ist Frau Popov. Ich möchte mich über meine Berufsmöglichkeiten beraten lassen und rufe Sie wegen eines Termins an. Gut, zur Vorbereitung eines Beratungsgesprächs gibt es bei uns zuerst einige Fragen. Was machen Sie zurzeit denn beruflich? Die Antwort könnte lauten: Im Moment arbeite ich noch nicht in Deutschland. Ich besuche einen Deutschkurs, B2, und mache in 3 Wochen meine Prüfung. Und was haben Sie in Ihrem Heimatland für eine Ausbildung? Die Antwort könnte lauten: Nachdem ich nach 6 Jahren die Grundschule abgeschlossen habe, habe ich eine 2-jährige Ausbildung zur Schneiderin in einer Textilfirma absolviert. Haben Sie in diesem Beruf auch schon praktische Erfahrung? Die Antwort könnte lauten: Ja, nach meiner Ausbildung habe ich in dieser Firma 5 Jahre als Schneiderin für Sportbekleidung gearbeitet. Und wie würden Sie Ihre persönlichen Eigenschaften für die Arbeit beschreiben? Die Antwort könnte lauten: Ich bin es gewöhnt, zuverlässig und sorgfältig zu arbeiten. Außerdem bin ich sehr flexibel und arbeite gerne im Team. Schön, dann lassen Sie uns einen Termin für Sie suchen. Wann haben Sie Zeit?